Es ist Sonntag, der 30. Oktober 2022. Diese Nacht war Zeitumstellung. Total unsinnig. Ah, durchs Laubstiefeln. Habe ich als Kind schon gern gemacht. Ist auch schön laut. Lautes Laub. Diese Nacht war Zeitumstellung und es war so unsinnig wie jedes Mal. Wegen mir könnte man das gerne abschaffen. Aber da ist man sich ja uneinig. Welches Zeitchen nehmen wir denn? Und das ist halt ein bisschen das Problem. Man kann sich nicht einigen. Vielleicht ist Europa doch zu groß. Zumindest was die Zeit angeht. Oder wir ändern die ganze Geschichte weltweit und machen das mit einer halben Stunde. Wer sagt denn, dass 0 Uhr immer 0 Uhr sein muss? 0 Uhr könnte ja auch 0.30 Uhr sein, oder? Ja, es ist jetzt blöd, ne? Nein, das jetzige 0 Uhr könnte ja auch 0.30 Uhr sein oder eben 23.30 Uhr. Und wenn wir das weltweit um eine halbe Stunde verschieben würden in eine bestimmte Richtung und es dann fixen, dann wäre doch allen geholfen. Warum muss das immer eine ganze Stunde sein? Ich verstehe es nicht. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 114. Wie einleitend gesagt, lavalieren wir auf unserer Standardrunde durch den ausgestorbenen Schlosspark Lindlar. Doch hört selbst. Wir sind jetzt im Schlosspark. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich schlau ist, neben einer gut 10 Meter hohen Konifere, ich weiß, ob das ein Lebensbaum ist oder was, eine Rinne zu graben und da alle Wurzeln zu trennen. Dann weiß ich schon, in welche Richtung das Ding beim nächsten Sturm fallen wird. Hinzu kommt, der Zulauf ist jetzt auch noch komplett verdreckt. Schönes anders. Möglicherweise werden hier neue Kabel für die kaputten Lampen verlegt. Das könnte natürlich sein. Aber das ist halt eine reine Mutmaßung. In Sachen Brücke hat sich immer noch nichts getan. Aber es ist schon der Hammer, ne? Hier im T-Shirt, einen Tag vor Halloween durch den Wald zu laufen. Wahnsinn. Hat schon was. Was haben wir hier? Eine Flasche. Der Park ist quasi ausgestorben. Niemand zu sehen. Keine Spaziergänger, keine Jogger. Nix. Vermockt der Teich hier ist, ne? Ich sag, wie vermockt der Teich hier ist. Ich gebe dir das Handy mal wieder. Dankeschön. Baum liegt immer noch drin. Tausende Blätter auf der Oberfläche, da rührt sich ja auch nichts. Ist nicht viel Zulauf, ist nicht viel Ablauf. Wenn da Fische drin sind, machen die das nicht mehr lang. Ah. Ziemlich viel Schaum auf der Lennefe. Bauarbeiten lassen grüßen oder wer weiß das schon. Oder es wurde wieder richtig schön gegüllt. Es war jetzt ja die erste Woche auf der Arbeit. Wir haben ja, wie ich schon mehrfach berichtete, einen Landwirt, der Viehhaltung betreibt und oder, das ist aber jetzt auch wieder mutmaßlich, Gülletourismus unterstützt, der lässt öfter mal was vom Stapel. Das ist so ein geflügeltes Wort bei uns, weil der Anhänger, dieses Riesenfass auf Rädern, was er hinter seinem Trecker herzieht, vom Hersteller Stapel ist. Und da steht halt richtig groß drauf. Und so bekommt vom Stapel lassen direkt eine andere Bedeutung. Lindlar scheint Ausgehverbot zu herrschen. Ja. Niemand, also jetzt hat eine Pärchen mit dem Hund oben an der Straße, aber ansonsten. Ja, im Auto. Und es ist 10 Uhr, ja, wobei. Meinst du, die sind am Kunsthandwerkermarkt? Oder die sind alle übers lange Wochenende weggefahren? Kann ja auch sein. Nordfriesland bietet sich ja an. Lavalieren beim Schrittieren. Es ist der Inaktivitätsstatus gelöscht. Es ist Sonntag, der, ich mutmaße, weil der Sekundenzeiger drüber ist, 16.10.2022. Und wir nähern uns dem Leuchtturm Pfalzhöft. Ja, schön hier. Direkt ein Campingplatz in der Nähe. Hier muss es auch einen Geocache geben. Ja, wir sind nämlich in Urlaub und wollten ein bisschen an der Ostsee spazieren gehen, weil das Wetter heute an der Nordsee nicht ganz so prickelnd sein soll. Und an der Nordsee waren wir auch gestern. Insofern schauen wir mal, was es hier so gibt. Man kann diesen Leuchtturm auch besuchen und man kann hier auch heiraten. Da wir uns jetzt von der Westseite her nähern, die Sonne so ein bisschen im Süden steht, Ost, Südost, müssen wir einmal auf die andere Seite, damit das ein bisschen hübscher aussieht vom Foto. Ich würde da auch gerne hochgehen, ich würde den auch gerne besuchen, aber so eine Führung ist im Moment möglicherweise nicht möglich. Boah, es ist windig, ich hoffe, das versaut die Aufnahme nicht zu sehr. Schön mit dem Mond da an der Seite, ne? Schön haben sie es hier. So, wir gehen in die andere Richtung. Leuchtturm haben wir ja jetzt. Ja, herrlichstes Wetter, Ostsee. Ein paar Wölkchen, strahlend blauer Himmel, die Sichel des abnehmenden Mondes. Draußen segeln Segler. Wir wollen ein paar Kilometer gehen, da vorne am Strand entlang. Ach so, am Leuchtturm selber muss ja auch eine Dose sein, so eine Scheiße. Warte mal. Oder wir holen uns das Ding noch am Schluss. TB-Hotel, anderen suchen. So. 97 in die andere Richtung. Ja. Nee, es ist direkt am Leuchtturm. Gehen wir da jetzt nochmal hin. Kommen wir da hin? Dürfen wir da rein? Hä? Nee, nee, 97 Meter. Wir waren quasi da. Ich gehe da nochmal hin. 100 Meter, das ist da hinten, muss die Dose sein. Ist mir jetzt vollkommen egal, die nehmen wir jetzt mit. Und dann haben wir die. Du hast den Stift noch, ne? Weil ich habe meinen jetzt hinten in der anderen Weste, ich Depp. Müssen wir gleich nochmal schauen. Kannst du mal eben einen Geocache aufrufen? Weil da ist nämlich ein Link drin, hier von dem Artetech. Da ist ein Link drin, was eine Garde ist. Und das müsste ich mal eben wissen für einen Multi. Oder wir machen den Multi nicht. Welchen soll ich aufrufen? Aufrufen sollst du bitte den... Hallo? 28 Meter übrigens. Ja, ich weiß. Ich muss hier nur das Ding suchen. So, GC95DD7. Und da erklärt er drin, da erklärt er, stopp. Und jetzt suchst du einen von denen. Und da steht irgendwo in der Beschreibung Garde. Weiter. Muss ein Link sein. Berechnet werden die Koordinaten. So, damit wird das gleich berechnet. Drei Meter. Was haben wir denn hier für einen Hint? Wahrscheinlich hier hinterm Stein oder so. Oder hinter dem Automaten. Guck mal. Stein am Schild unten. Hier. Stein am Schild unten. Muss hier irgendwo sein. Stein am Schild unten. Hinten, unten. Handschuh. Hä? Guck mal bei dir. Ich guck mal hier. Tragen Sie uns mal ein, bitteschön. Ah, ist eine Unterlage. Ach, das mache ich ja mit dem Navi, ich trottel. So. Jetzt Geo-Status gefunden. Fertig. Kamera. Haben wir das auch. Ja, das war ja einfach. Erster Cache am Leuchtturm. So. Hallo. Hallo. Ich wollte nur den Hundecontainer leeren. Ach so. Okay. Ich will dich aber nicht stören. Nö, alles gut. Wir sind fertig. Danke. So, jetzt müssen wir mal gucken, was diese Garde ist, damit wir den Multi berechnen können. Hatte ich ja. Ute ist 2025. Sortierung der Lösung. Was? Also, verstehst du das mit? Dabei werden die einzelnen Ziffern der ermittelten Lösung zunächst aufsteigend sortiert, wobei mehrfach vorkommende Ziffern bestehen bleiben. Dann werden die in dieser Folge nicht vorkommenden Ziffern der Reihe nach zu einer Straße dahinter angehängt. Es sind noch immer 10 Ziffern. Also, Lösung in Form einer Zahlenfolge, zum Beispiel Ute. Das ist 21205. Schritt 2, Sortierung der Ziffern 01225. Ach so, weil die da vorkommen. Dann Auffüllung der Straße und dann Zuordnung der Buch mit irgendwelchen. Achso, und dann hängt man die anderen dahinter. Ach, na, das ist ja spannend. Jetzt rufe ich mal hier das Ding auf, da müssen wir wohl mal was schreiben irgendwie. Leuchtturm, bla. Hier ist ein Schild, wo da irgendwas steht. Boah, ich kann das so schlecht lesen hier. Bildet aus den Buchstabenwerten des zweiten Wortes in der dritten Zeile eine Garde. Das Schild mit den Öffnungszeiten. Aus den Buchstabenwerten des zweiten Wortes Öffnungszeiten. Ja, das ist das hier. Das zweite Wort der dritten Zeile. Ja, das bildet aus den Buchstabenwerten des zweiten Wortes in der dritten Zeile eine Garde. Ja, das wäre dann. Haben wir was zu schreiben? Einfach hier mit. Ich mach mal vorsichtig das vordere Fach auf. Da ist hinter meinem Handy ein Büchlein. Dann brauche ich noch einen Stift von dir. Da ist nämlich nur ein roter drin. L ist zwölf. E ist 5. U ist 15. C ist 3. H ist 8, meine ich, ne? Ja. Also, ich habe eine Zahlenfolge. Dann sortiere ich die Ziffern so, wie die Zahlen sind. Das haben wir gemacht. Dann füllen wir das mit den fehlenden Buchstaben am Schluss auf, nämlich Buchstaben, die noch nicht vorgekommen sind. Sie pflege falsch. Ist ja unfassbar hier mit Ihnen. Ist aber falsch, weil ich hätte das ja dann so machen müssen, dass ich das. Die 20 wäre ja eine 0 und eine 2. Das heißt, ich muss jetzt im Endeffekt gucken, aber Ute ist 21, 20, 5 und dann mache ich eine 0, 1. Eine 0, eine 1, eine 2, eine 2, eine 5. Also ich muss jetzt hier die Dinge auffüllen. Also ich habe jetzt hier eine 0, das ist die. Dann habe ich eine 1, 2, 3 mal eine 1, 4 mal eine 1. So, jetzt muss ich den Rest mit Zahlen auffüllen, die ich noch nicht habe. Also ich habe 0, 1, 2, 3, dann kommt dahinter 4, dann habe ich eine 5, dann kommt 6, dann kommt 7 und 9. Und 9. So. Und jetzt machst du ABC da drunter. Unter was? Unter deine Zahlen 0, 1, 2, da machst du 0, 1, 1, A, B, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. So. Und jetzt müssen wir diesen Cash aufrufen. Den habe ich ja zur Not im Handy, aber egal. So. Die Lösung so. Ist N54 in Klammern M plus B. 8 plus 1 sind 9. Nächste Klammer P minus L. 7 minus 5 sind 2. Punkt unten und dann in Klammern O minus G. Das kann ja nicht sein, weil 92, es gibt nicht 54, 92. M plus B. 8 plus 1, das, dann stimmt was nicht. Können wir nochmal anders ausrechnen. Aber ist es echt, das ist die dritte Zeile. 1, 2, 3, zweite Wort. Boah, geht mir das auf den Sack. Mir Sachen auf den Sack gehen, ne? Wo sind wir denn bei? Ja, es kann ja nur bis maximal 59 gehen und dann ist ja Schluss. Ne? Mhm. Weil dann ist ja der nächste. Ja, ja. So, also. Dann stimmt hier irgendwas mit dem Rechnen nicht. Also nochmal. Jetzt nochmal. So, 54, das war ja, ne? 54 Grad. M plus B. Moment, 54. M plus B. 3 plus 0 sind 3. P minus L. 5 minus 3 sind 2. Dann Punkt. Wo sind wir jetzt? Beim Punkt. Nee, das ist mir klar, aber wo sind wir hier koordinatentechnisch? Da muss doch da oben das die Koordinate stehen. Ja, da muss ich bei mir gucken. Das steht hier nämlich nicht. So, das heißt 54, 46. Das kommt mir komisch vor. Wo sollen wir sein? Bei 32, das ist komisch. Gib mir mal die Neuner, die andere. Ja, 9 Grad J plus K. J plus K, das wäre 2 plus 3 sind 5. Und S plus A. Warte mal, 9, 5. 9 Grad. 9, 7, ja, jetzt ist die Frage, was? S plus A. S plus A, das ist 6 plus 0, das sind 56, das könnte sein. Aber die 32 kommen mir komisch vor. Was hast du da? M plus B, 3 plus 0, ja, das ist so. Und dann? Paula minus Leo. Paula minus Leo. 5 minus 3 sind 2, ja. Ja, weiter. O minus G. Aber das ist ja Mumpitz. Also wir haben normalerweise, einer ist ein Kilometer. Ja, das kannst du vergessen. Das geht nicht auf 3 Kilometer. Darf ich mal, nicht mal bitte. Also. A, B, C, D, E. M plus B. M sind 3 plus 0. Das ist 3. Das sind wieder falsch. Wollen die mich nee, fahren? Nee, warte mal. Doch, 54, 3. Wir waren bei 47, oder was hast du gesagt, ne? Ich mach das nochmal neu. Ja, was denn? Ja. Jetzt haben wir 12, 5, 21. Guck ich mal, was wir eben hatten. 12, 5, 21, 3, 8, 20. 3, 8, 20, 20. 21. Aha, dann waren wir bei R mit 23. Das stimmte nämlich nicht. Und M ist 13. Siehst du, da ist das Problem. So. Also, das ist das Lösungswort. Und jetzt soll man eine Garde bilden, eine Straße. Dann wollen wir mal schauen. Ich habe also das. Das heißt, ich habe 1, 2, M plus B. 3. Bleibt aber dabei. Das kann nicht sein. Ich bin zu doof dafür. Es kann einfach nicht sein, weil das wäre ja hier tausende Kilometer weg. Das ist ja totaler Blödsinn. Ist zu weit. Das kann ich nicht. Wir können ja mit dem Checker. Der nützt ja nichts. 35 ist ja auch das ist Quark. Und 47 ist auch Quark. Also ich verstehe das mit dieser Garde nicht. Da bin ich zu blöd für. Das ist doch dummer Wichs. Ich gehe jetzt hier spazieren. Arschgeleckt. Okay. Das ist mir einfach zu doof. Blödsinn hier. Stehst du doof in der Landschaft? Weißt du, für Nüsse. Haben wir dieses bescheuerte Schild fotografiert? Ja, das Öffnungszeitenschild. Noch nicht. Ja, dann werde ich das auch nicht machen. Ich habe auch keinen Bock mehr hinzugehen. Das ist mir zu dämlich. Nee, es gibt so Geocaches, die kann man suchen, muss man aber nicht. Und da kann er sich sonst was für Tolles überlegen. Oh, ich habe mir jetzt dies und jenes überlegt und es ist ganz toll für meinen Cache. Und da musst du eine Garde bilden, das habe ich ja schon so oft erklärt. Aber es ist absolut albern, dann so ein Wort zu nehmen. Und dann funktioniert das hinten und vorne nicht. Muss ja auch schön lang sein. Er hätte ja auch das Wort und nehmen können oder irgendwas. Nein, das ist mir das auch zu blöd. So, ich gehe mal davon aus, ist die Kappe. Hinweis anzeigen. Muss am Holzpfosten an der Erde sein. Ich würde dann unter dem Schrägen nehmen. Komm mal hier rüber. Dann, wenn es da nicht ist, Vorsicht. Er sagt 1 Meter. vor meinem Bauch. Das ist Holzpfosten an der Ecke, nicht Holzpfosten an der Ehr. Das ist direkt vor meinem Bauch. Da kommen jetzt 1000 Leute. Wir bleiben jetzt mal eben hier stehen und dann greifst du mal eben vor meinem Bauch da rein. Jetzt müssen alle Schafe gucken. Pass mal auf. Oder stell du dich hier hin, dann decke ich dich ab. Okay. Die haben richtig dicke Eier. Ich weiß ja nicht, ob bei den Geocaching-Tools eventuell, irgendwelche Lösungsdinger für Garde sind. Weißt du, nach dem Motto tippst du ein und dann macht das fertig. Könnte das ja auch. Aber so wie ich das gesehen habe, werden halt alle Zahlen genommen und bei dem Wort wäre es ja dann das. Also ich wüsste nicht, was wir da jetzt falsch gemacht haben. Pfalzhöft oder Birk? Kein Hint verfügbar. Das sind auch noch 25 Meter. Kein Tipp. Ich tippe mal hier. Das sieht mir sehr nach Dose aus. Unter dem Stein möglicherweise. Warte ich. Ich nehme meine. Dann kann ich den Dreck aufdrehen. Kannst du schreiben. So, dann Karte. Dann gehen wir jetzt hier oben rauf. Hä? Ah, da gehen die Leute mit ihrem Corona. Röchel, Hust, aber hier ist jetzt richtig was los heute, weil es ja ein super Wetter, ne? Ja. Ja, so ist das nun mal, ne? Wenn du deine Ruhe haben willst, darfst du nicht am Sonntag gehen. Aber wie letztes Jahr scheint ja, wie ist die Ferienlage im Moment? Das weiß ich tatsächlich nicht, für Schleswig-Holstein. Weil, nee, nicht Schleswig-Holstein. Ich hatte eben einige Leute, die hatten eher so einen, ich denke mal, einen sächsischen Dialekt. Kann ich dir nicht sagen. Insofern, und das war ja letztes Jahr auch, kannst du dich noch entsinnen, wo wir an dieser einen Stelle waren und dann... Da diese einen ostdeutschen Kinder da am Rumrandalieren waren, also, naja, so ist es dann nun mal. Enervierend und am Brüllen, immer am Rumschreien. Wir gehen jetzt über einen Schotterweg oben auf dem Deich. Links von uns sind Wiesen, als Feuchtgebiete sind sie eingetragen und rechts von uns ist ein Sandstreifen, Steine, Schotter und die Ostsee. Ist echt schön hier. Leider sind Menschen, aber naja, es hält sich noch in Grenzen. Mal gucken, ob man zum Wasser runtergehen kann, ein bisschen Wellenplätschern aufnehmen. Wobei, wenn wir oben bis zum Haken gehen, da muss ja eine Sandbank sein. Kann man ja mal schauen, ob man da dran kann. Oder wolltest du da unten gehen? Müssten wir aber entweder über die Steine rüber oder da vorne. Gehen wir da vorne lang, auf den Strand. Ja, da beschweren sich die Menschen, wenn die Radfahrer über einen Schotterweg fahren, eine Pfütze mitnehmen und zack, ist wieder jemand schmutzig. Das kann natürlich hier auf so Wegen passieren. Naja, Trittsicherheit, auch so ein Thema. Hast du einen gescheiten Weg? Was haben sie da vorne? So einen schönen Aussichtspunkt. Kannst du auch mit Wasser rausgehen oder was? und so ein Brückchen hingebaut. Das ist ja auch schön. Oder da kannst du mal zum Strand runter. Sowas in der Richtung. Gehen wir doch mal gucken. Was ist denn in Köln-Hürth? Eine Wiese, so ein Aussichtspunkt. Ja. Stehst du 3 Meter Höhe auf der Wiese. Da vorne ist da noch so ein Holzweg runter zum Strand. Da darf man dann mal hingehen. Nee. Ich will nichts. Bitte? Darfst du nicht hin? Doch, da darf man bestimmt. Da muss ich auf dem Schild lesen, was man da darf oder ob man da darf oder ob das nur eine normale Umzäunung ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, das sieht aus wie so ein da darfst du hergehen Weg. Gehen wir dann mal gucken, was man hier darf. Wie liest du das? Vom 14. bis 16. Juli. Ja, dann. Das Schild ist offen. Dann gehen wir dahin. Einmal runter auf den Strand. Kleines Stückchen. Können wir machen. Dann werde ich mal einen Videoschwenk machen, einen kleinen. Aber nur hier von Strand zu Strand. Aber es ist schön, wie der Wind hier so unterschiedlich dass die Wellen kräuselt, ne? Mhm. Hat schon was. Aber da das Grüne ist auch interessant, ne? Das Veralgen. Ah, lass mal hochgehen. Auf den Aussichtspunkt. Die gehen gerade. Irgendwann habe ich dann ausgeschaltet. Viele Windgeräusche, wenig Erzählung und diverse Geocaches sind auf Dauer selbst mir zu langweilig. Ein Hauch interessanter und weniger windig entwickelte sich die restliche Standardrunde. Doch hört selbst. Nein, Spaziergänger, guck mal. Ui, Wahnsinn. Die sind aber älter. Die haben Jacken an. Oder Westen. Ja, ist mir dein Elfen? Ja, wo es jetzt so warm ist. Oder die haben diese Meno-Dings schon durch. Ja, siehst du? Toll. Habe ich aber geunkt. Jetzt kommt ein Fahrradfahrer. Wird ja immer besser. Wenn ich hier auf Holz klopfe, dann fällt nachher die Rinde ab. Und dann stehen wir dann da. Nisten sich Pilze ein, stirbt der Baum, hätten wir auch einen Nagel reinhauen können. So. Auf geht's. Die landschaftlich schönere Strecke. Den Berg hinauf. Was macht die denn? Die bleibt immer so zurück. Die möchte echt nicht mit auf die Aufnahme. Wie immer. Ein unzertretenes Pilzfeld. Mal ein bisschen locken, die Gute. Da muss ich mich bücken. Der alte, dicke Mann, der sowieso schon schwitzt wie ein Schwein. Was ist das denn hier für einer? Der ist schön. Ich weiß noch nicht, was das für einer ist. Ich kenne mich ja mit Pilzen nicht aus. Kommen bestimmt noch mehr. Ja, es scheint eine gute Pilzsaison zu sein dieses Jahr. Hier und da sind diese Gelblinge. Das ist ja der Knaller. Gelbe Pilze, braune Pilze, beige Pilze. Far out. Extrempilzing. Wow. Das ist ein Extrempilze. Ja, und tatsächlich kommt man dann an einen Punkt, da ist Extrempilzing. Ist das Pfifferlinging in Riesenform? Keine Ahnung. Könnten welche sein, aber ich habe echt keinen Plan. Ich werde einen Teufel tun, da welche mitzunehmen oder die gar zu essen. Das ist so ein Ding, das habe ich in Nordfriesland überhaupt nicht vermisst. Diese Hügel und Berge. Das ist ja nicht meins. Bin schon wieder am Ölen. Ganz schlimm ist das. Das ist aber echt Pilze, wohin man guckt. Überall. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Hippopotamus. Ein Hippopotamuspilz. Auch da vielleicht mal das Blatt runterkratzen oder blasen. Sieh zu, dass du nicht an den Pilz selber kommst. Ist total verwunschen. Ja, möglicherweise tut sich da auch mehr, weil hier mehr Astzeug oder ähnliches im Wald verrottet. Also weil wir mehr Totholz haben. Guckt ihr das an. Da Pilze ohne Ende. Und die Wildschweine haben hier alles aufgebrochen. Aber es riecht hier nicht nach Hallenbad. Ich glaube nicht, was Hallenbadgeruch mit Trüffeln zu tun hat. Kann man in der SPO-Konserve nachhören. Toll. Hier alle Pilze kaputt getreten. Müll hingeschmissen. Ja, alles Müll hier. Wir sind oben an der Wetterschutzhütte auf dem Hügel und der ganze Boden liegt voller Tempos und anderem Unrat. Das ist komplett umgeflücht hier. War aber richtig was los. Können wir uns jetzt hier in so einer lauen Novembernacht mal hier auf die Hütte setzen mit einer Wildkamera und warten, dass die Schweinchen kommen. In der Zeit unterhalten wir uns über das Geocaching. Wie in alten Zeiten. Ein Tempo hätte ich gerne. Ich muss mich dehydrieren. So eine Zecke auf der Kappe. Nee, irgendein Fliegvieh. Danke. Riechst du das unterschwellig? Weit sind die nicht. Nicht die Schweine. Der Wind, der treibt hier so einen leichten Geruch über den Weg. Und es ist halt nicht der typische Waldgeruch, sondern da ist so ein bisschen tierische Grundsubstanz drunter. Und ich denke, dass die Rotte da hinten in dem Dickungsbereich da liegen wird. Also hier zwischen dem Weg und... Nee, kann ja nicht sein. Lennepetal ist da hinten, ne? Was haben wir denn da auf der Seite? Müsste. Genau, zwischen hier und dem unteren Weg. Aber du siehst auch hier, guck mal, wie die hier diesen ganzen Weizen aufgewühlt haben oder was das hier für Gräser sind. Und da die Wege durch sind, die liegen hier. Die sonnen sich jetzt. Aber ist der Hammer, wie da zugewachsen ist. Jetzt alles voller Blätter. Ja, erwartungsgemäß ist von diesem ganzen Gipszeug fast nichts mehr da. Da unten haben sie irgend so eine Hurte gebaut. Ist echt schön. Indian Summer. Mit richtig schönen warmen Temperaturen. Das ist klasse. Da bin ich mal gespannt, wie laut dieses Blättergeraschel auf der Aufnahme wird. Gehst du normal? Ich guck mal, ob ich den Geocache finde. That's not trash. It's a Geocache. Ganz ohne Navigationsgerät. Andi allein im Wald. Irgendwo müsste ja hier dieses Drahtseil liegen. Und dann weiß ich, dass ich in der Nähe bin. Theoretisch hier irgendwo. Meine ich, hatte ich es hingetan. Tja. Und nu? Hier war die erste Stelle, die ich mir überlegt hatte. Und dann bin ich ein Stück weiter gegangen, weil ich dachte, da kannst du es nicht hinlegen. Also entweder da. Es ist natürlich hier die ganze Tarnung weg. Ich finde nichts. Das ist ja der Hammer. Es könnte hier in der Nähe gewesen sein. Ich weiß es aber nicht. Sieht alles komplett anders aus. Wo habe ich es denn hingetan? Komplett anders als vorher. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt stolper ich hier durch den Wald und finde meinen eigenen Cache nicht. Hier liegt ein Schuh. Der ist es ja nicht. Es war nicht im Schuh. Hier ist auch nirgendwo die entsprechende Tarnung. Kein Hasengrill. Kein gar nichts. Nichts. Unfassbar. Der Cache ist weg. Ist doch nicht zu glauben. Und nu? Ich vermute, hier hatte ich den hingelegt. Grundsätzlich. Tippe ich mal auf hier hatte ich den hingelegt. Bei dem ganzen Laub, was man hier hat, findet man jetzt definitiv nichts mehr. Da werde ich wohl neuen legen müssen. Unglaublich. Vielleicht ein paar Meter weg. Aber hier ist nichts. Oder jemand hat ihn besser versteckt. Das kann natürlich alles sein. Soll es ja geben. Besser Verstecker, aber echt. Wo ist denn mein Hasengrill hier? Ich fasse das nicht. Der war so schön. Gut, jetzt möglicherweise nicht herbstgerecht. Man kann hier vom Weg alles sehen. Oh, das ist jetzt einfach hier so den Berg runtergerollt. Nach irgendwo hin. Als es mal geregnet hat. Und dann liegt hier irgendwo ein Paddling rum. Und wir können warten, bis der dann irgendwann wieder auftaucht. Ja, oder irgendein super Verstecker hat es nicht geregelt gekriegt. Und das nicht so gut abgedeckt, dass der Paddling wegrollen konnte. Ich sollte mir einen Pilz drucken oder so. Das wäre ja eine Möglichkeit. Ich drucke mir einen Pilz und vielleicht waren hier ja Pilzsucher. Und es hat die genervt, dass hier immer wieder Leute hingehen, die in ihrem Pilzrevier rumstöbern. Und dann haben sie gesagt, och, ja, so wie es aussieht, ist er weg. Bedauerlich. Muss ich tatsächlich nochmal mit dem Navi wiederkommen. Zwei Amseln bei der Paarung. Auch interessant. Ich denke weg. Ich müsste da mal mit dem Navi hin. Hast du die Geocaching-App drauf? Dann mach mir die doch mal an, dann gehe ich. Wenn wir schon mal hier sind, gehe ich jetzt noch mal gucken. Ah, haben sie neu dekoriert? Ja. Kann ich da ja gleich auch mal schauen. Du hast bestimmt ganz viele Fotos gemacht, ne? Ja. Ja, muss ich mal gucken. Ja, der ist, ich habe den als für Wartung oder so, glaube ich, gesetzt. Ach so. Ist er dann nicht mehr zu sehen? Dann guck mal, zur Not bei CGO. Ne, CGO meine ich nicht mehr. Wieso? Weil. Wie weil? Wenn der nicht findbare nicht anzeigt, ist das ja doof. Weiß ich nicht, wenn man das einstellen kann. Aber normalerweise. Er muss ja hier zu sehen sein. Ja gut, aber der zeigt ja sonst auch nichts an. Zeigt ja gar keinen an in der Nähe. Und CGO hast du nicht mehr, oder was? Ich bin da glaube ich nicht mehr drauf angemeldet. Und dann ist das alles wieder scheiße mit der anderen App. Und wirklich auf. Aber hier wird genug angezeigt. Aha. Jetzt auf einmal. So, wir sind hier. Was ist das? Tradi-Runde Lindler. Hallo. Moin. Hallo. Weil das ist nämlich dann das Problem. Der zeigt wahrscheinlich keine an, die gesperrt sind oder so. Deswegen, und CGO, denen wäre es egal. Soll ich mich auf CGO anmelden? Mit meinem Account? Mal gucken, ob ich das hier noch drauf habe. Und jetzt ist er kaputt. Mhm. Dann gib ihm ein bisschen Zeit. Mal abwarten. Manchmal sind das meine Handys, ich weiß. CGO reagiert nicht. App schließen. Aha, neue Version verfügbar, tippen zum Installieren. Darf man das? Oder eher nicht? Hallo. Hast du eingeschränktes Datenvolumen? Nee, ne? Nein. Warum sagt er denn dann ausstehend? Ja, weil der drunter lädt. Während der sich dreht, ist doch ausstehend. Ja, wir haben hier freien Blick auf diesen scheiß Turm und da passiert nichts. Noch keine 1 Milliarde Megabyte. Boah. Wo findet man das, wenn wo? Ah, da. Aber installiert sie nicht. Neue Version verfügbar. Wo meldet man sich denn an? Das fragst du mich. Offline-Modus. Möchtest du Dienst jetzt konfigurieren? Ja. Geocaching.com. Aktivieren. Okay. Autorisieren. Benutzername. Dein oder mein? Ja. Bist du mein Passwort vielleicht nicht? Gut, dann nehme ich meinen. So. Jetzt. Aha, Anmeldung, okay. Bup. Das geht doch. Karte. Da ist er, LBS1. Siehst du? Weil nicht aktiv. Und dann zeigt nämlich Groundspeak die ganze Scheiße nicht an. Ich hätte das nur so einstellen können, aber gut. Das weiß ich nicht. So. Ich gehe jetzt dahin. 40 Meter. Ja. So ist das mit den Handys. Und den Apps. Immer wenn man sie braucht, gehen sie gerade nicht. Ach, ach, ach. So, 15 Meter. Jetzt gehe ich hier rein. 4 Meter. 4 Meter. Kein Empfang oder was? 5 Meter. 4 Meter. 2 Meter. Tatsächlich. Nee, da habe ich es definitiv nicht hingetan. 1 Meter. Blödsinn. Also es müsste ja, wenn, dann hier sein und hier ist es nicht. Und das war auch nicht die Stelle. Das war der da hinten oder so. Behaupte, ich habe ihn da hingelegt oder da. Bin ich mir sogar relativ sicher. Und der zeigt zwar an, dass er nach da unten liegt, das stimmt aber nicht. Vielleicht haben sie hier jetzt irgendwas zusammengeräumt. Aber da war ja ein richtiger Hasengrill drauf. Mann, Scheiß. Zwischen Wurzeln. Ich könnte jetzt natürlich, warte mal, hier gibt es auch ein Bild. Ruft CGO die auch ab? Tolle Geocache-Details, aber ich habe hier kein Foto hingetan. Nee, der ist weg. Punkt. Da beißt keine Maus den Faden ab. Schade. Dann hauen wir wieder ab. Genug Zeit verplempert. Vielleicht drucke ich mir einen Pilz. Oder irgendwas Komisches. Das male ich dann braun an. Da findet es keiner mehr. Aber ich denke, dann fahren wir da vielleicht. Ja, entweder wir gehen übermorgen da nochmal her. Da könnte ich dann den neuen Paddling fertig machen. Oder wir fahren irgendwann mal zwischendurch abends mit dem Fahrrad hier rauf. Ginge ja auch. Aber wenn wir eh spazieren. Wobei, man könnte natürlich auch die Dassiven-Runde gehen. Gucken wir mal, wie das Wetter ist. Ja, er ist ja noch nicht angezählt. Und solange er nicht angezählt ist, ist ja alles noch gut. Ne? Das ist der Grund, warum die mit ihren Hunden immer bis zum Wald fahren. Weil wenn sie bis zum Wald gehen, hat der kleine Hund schon gekackt, bevor die überhaupt in der Nähe sind. Dann müssen wir eine Tüte haben. Ist dann immer schwierig. Da stehen wieder die Graureiher auf der Wiese. 1, 2, 3, 4, soweit ich im Moment sehen kann. Warten, dass die Mäuse rauskommen oder was? Ja, weißt du ja nicht. Vielleicht wissen die, dass es gleich eine Sturmflut gibt. Es ist so geil. Ich meine nicht, dass wir hier keine Gewässer haben mit Fischen, ne? Aber nein. Die stellen sich hier auf die Wiese. Das sind die oberbergischen Highland-Reiher. Genau, die würden auch Komodo-Warane fressen, wenn denn hier welche wären. Herrliches Wetter. Aber diese Kugelform meines Schattens, die macht mir jetzt langsam Sorgen. Ah, Auto. Ja, ne? Wenn Autos aneinander kommen, dann muss man schön langsam fahren. Aber bei lediglich Fußgängern nicht. Aber jetzt musste er ja auch, weil er konnte 1,50 Meter zu dem entgegenkommenden Fahrrad nicht halten. Das ist. Also entgegenkommende darfst du eigentlich am Bein lang schrammen oder dem Spiegel quasi fast. Ach, im Zweifelsfalle schon. Wer steht, ist es nicht schuld. Also das ist ja die goldene Straßenverkehrsregel. Wer sich im Straßenverkehr nicht bewegt, kann die Kollision nicht verursacht haben. Was sag mal, wer mit dem Notbremsen, das ist der bewegt sich ja und bremst Not. Der bewegt sich, aber wenn du einfach nur anhältst, ganz normal, dann stehst du da. Wenn dann einer an dir vorbeifährt und der ranzt dich an, dann ist der schuld. Punkt. Jetzt wird wieder irgendein Spitzfindiger kommen und sagen, nee, das stimmt so nicht. Wenn man, und dann wird was konstruiert. Ich kenne das, weil das mache ich auch immer gerne. Aber das sind dann Einzelfälle. Aber es ist echt schön ruhig, ne? So, herrlicher Tag. Wenig los. Sehr schön. Was haben sie denn jetzt hier angepflanzt? Dass wieder Rüben sind? Ja, oder es ist einfach nur irgendwie so ein Zwischenzeug, was man da drauf macht für die Nährstoffe im Boden, weil er hier jedes Jahr Mais drauf kommt. Und damit das jetzt hier nicht den Boden komplett auslaugt, Monokultur, machen sie zwischendrin immer was anderes. Vielleicht blüht das jetzt nur so vor sich hin, dann wird das nachher untergepflügt und fertig ist. Stehen ja noch überall die Strünke vom Mais. Also ich kann mir das schon vorstellen. Müsste man vielleicht mal mit der Flora Incognita ein Foto machen und dann weiß man, was das ist. Ebenso der Geruch, ne? Entweder Königsberger Klopse oder Sauerbraten, so irgendwas in der Richtung, ne? Boah, war lecker. Also, wir hatten ja jetzt gestern diesen Grünkohl, ne? Wir können ja mal Kohlrouladen mit diesen Mettenden machen, habe ich mir überlegt. Also, wir schneiden im Endeffekt den Grünkohl nicht klein. Nee, da musst du die Spitzkohl nehmen. Ich weiß, dass man Kohlrouladen mit was anderem nimmt, aber es geht ja um den Grünkohlgeschmack mit den Mettenden. Ja, aber die Blätter von Grünkohl. Ja, oder wir machen das anders. Wir nehmen Grünkohl, häckseln den schön klein, nehmen dann Speckwürfel, wie der dann da reingehört, ne? Machen die auch schön, also braten die schön lecker an. Und dann kommt dieses Grünkohl-Speckwürfel-Gemisch und die Mettende oder dieses Mettende in so ein Spitzkohlblatt und wird da eingewickelt. Und dann kocht im Endeffekt das Mettende mit dem Grünkohl in dem Blatt. Das Blatt, also von dem Spitzkohl, wenn das nachher nicht schmeckt, oder zu stark auffällt vom Geschmack her, dann schmeißt man das einfach weg. Also dann isst man das nicht mit, wie so Lorbeerblätter auch nicht. Und isst nachher nur das andere. Aber das hätte doch was. Aber dann kann man auch direkt Grünkohl machen. Aber eine Grünkohlroulade, das kann man dann auf so ein Bett von Kartoffelpüree legen. Und wo wir gerade beim Einwickeln sind, Enchiladas hatten wir lange nicht mehr. Oder wollen wir Burritos machen mal? Und kann man nicht auch Döner in so eine Enchilada wickeln? Oder Gyros? Am besten Gyros. Das hätte doch was. Tach, ich wollte nur ein Bild haben. Weil du ja so viele Hörner hast. Alter, willst du auch mal ein Bild haben? Komm hier. Ja. Aber du hast echt das Knallerding. Vier Hörner. Meine Fresse. Ein echtes Vieh. Das ist ja... Kannst du mal hier ein bisschen breiter gucken, bitte? Schnucki, hallo. Nee, ne? Geht ja am Azoas von vorbei. Will er nicht. Aber es ist ja echt der Hammer. Da hat er so zwei für nach vorne und zwei nach hinten zum Festhalten. Vier Hörner. Sowas findet man selten auf dem Deich. Das sind hier echte Highland-Schafsböcke. Echte Vierhornzucht. Die sind wehrhaft in alle Richtungen. Das sind quasi wandelnde Morgensterne. Oh. Heute ist kein Bogenschießen, was ist denn los? Langes Wochenende. Aha. Gerade da könnte man doch möglicherweise. Ist das ein richtiges Spiel? Wer hat gepfiffen? Was soll das denn heißen? Haben die jetzt noch einen Pfeifansager? Ah, es wird geschossen. Klingt nach Kleinkaliber. Vorsicht, Rad. Hat ein Fahrrad. Geile Sonnenbrille, volle Fahrradfahrermontur und der Helm hängt an der Satteltasche. Ah, jetzt lässt er sich einen Weg erklären, der Radfahrer. Und was war mit Urlaub? Wie? Zu wenig Urlaubserzählungen? Okay. Dann hier noch ein Stückchen Nordfriesland. Es ist Dienstag, der 18. und der Fischhandel hat zu. Tja, dann... Das hätten die Drecksbratzen ja auch sagen können. Also Büsum auf dem Markt und St. Peter-Ording am Mittwoch auf dem Markt. Samstag, Sonntag haben die hier auf. Ja, dann haben sie Pech gehabt. Hat sich's ausgehökert. Ja, fahr noch ein bisschen näher hier am Auto vorbei. Können wir fahren? Wir sind diese Arschlöcher hier zu doof. Wohin? Ja, wo du hin wolltest. Heute ist der 18.10.2022 und wie ich das eben schon erwähnte, hat das mit dem Fischhöker nicht ganz so geklappt. Wir sind also zu unserem Lieblingsfischhöker gefahren, wollten uns ein leckeres, nein, oder zwei leckere oder mehrere leckere Stremellachsbrötchen holen, aber bedauerlicherweise hatte er zu. Im Hinterhof, das ist also eine Fischräucherei, fackelte irgendjemand etwas in einer großen Stahltonne ab und vor dem Haus fuhren drei Kinder, wohlerzogen, mit ihren Fahrrädern über Wiese, Steine und alles Mögliche, bis unser Auto da stand. Ja, und dann kam das übliche Profiliergehabe dicht vorm Auto her. Das hätte mich alles auch weniger gestört, wenn es kein Schotterparkplatz gewesen wäre. Ja, und dann zu allem Überfluss hatte der Laden dann auch noch zu. Ich hätte vielleicht, guck mal, da kommen jetzt Leute und die stören sich jetzt dran, dass wir hier mitten auf der Straße gehen, nicht auf dem Fußgängerweg. Und vom Wind her hätte ich vielleicht dann doch die Fließjacke anziehen sollen. Naja, wer weiß das schon. Ich habe nämlich gerade nur eine Weste an. Ich glaube, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn meine Holde mir gleich noch die Jacke aus meiner Tasche holt. Mach doch mal. Oder warte, mach ich selber mit. Musst mal halten. Aber mein Problem ist, ich hätte die Fließjacke nehmen sollen. Die Fließjacke wäre besser als die Regenjacke. Weißt du was? Warte mal hier. Ich hole mir die noch. Kannst du den dabei nehmen oder stört dich das? Geht das? Ich komme wieder. Ja, jetzt gehe ich nochmal zurück. So weit ist das mit dem Auto ja nicht, aber wie gesagt, ich hätte die Fließjacke nehmen sollen. Aus Gründen. Hier ist es nämlich dann doch ein bisschen frisch. 16 Grad stand auf dem Parkplatz. Naja. Wer hätte auch ahnen können, dass es hier oben ein bisschen windig wird. Dumm. Egal. Wo war ich? Ach so. Ja, da meinten die Blagen, dass sie sich profilieren müssten und dann spritzen Steine. Und ich war dann wieder kurz davor auszusteigen und in meiner berühmt liebenswürdigen Art mit den Kindern zu reden. Also meine hätten sich sowas nicht getraut. Egal. Ja, und dann kommt die Holde zurück und hat festgestellt, die Bude hat zu. Die sind dann irgendwo auf dem Markt und verkaufen da ihren Fisch. Aber halt nicht vor Ort im Geschäft. Und das war dann halt sehr bitter. Und das hat mich dann auch ein bisschen geärgert, weil ich habe mich echt auf diesen Lachs gefreut. Naja, so ist das. Und aus diesem Grund haben wir es dann gehakt, haben uns so schnell wie möglich vom Acker gemacht, auf der Schotterpiste. Und da hatten die Kinder dann auch wieder Glück, dass meine Frau am Steuer war. Denn Steine spritzen mit Hecktrieb oder Allrad kann ich. Ja, meine Frau ist aber da netter und war in dem Fall auch den Kindern hold. Naja, vielleicht, weil sie erziehungstechnisch halt oder als Erzieherin mit Kindern kann und lieb ist. Schade. Naja, muss auch nette Menschen geben. Vom Fischhöker aus sind wir dann nach St. Peter-Ording gefahren. Ja, mit der Fließweste ist es jetzt fast schon wieder zu warm. Aber was soll ich sagen, man hat es halt nicht leicht. Nichtsdestotrotz, es ist nicht extrem viel los, gehen nur wenige Gruppen über diese Straße Richtung Pfahlbauten. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das hier im Sommer ist, wenn Tausende von Menschen hinten auf den Sandstrand wollen. Koordinaten Nord 54 Grad 17,796 Minuten und Ost 8 Grad 37,261 Minuten. Ich stehe hier auf einer Sandbank. Hier gibt es mehrere Pfahlbauten, einen Strandkorbverleih, Toilette, Axels Restaurant und einen Kinderspielplatz mit Schaukel, einer Wippe und ein anderes Gerät wird gerade ausgegraben. Es ist gerade kurz vor 11 und die Baumenschen von St. Peter-Ording kümmern sich. Es ist hier so ein bisschen das Gefühl wie auf der Hamburger Hallig, nur halt weitläufiger. Man sieht auch hinten viel weiter weg wieder einen Bereich mit Pfahlbauten. Was das hier für ein Gebäude ist, weiß ich nicht. Aufsicht Süd. Ich denke mal, hier wird auf den Strand aufgepasst. Gezeitenschild verhalten im Watt für Oktober 22. Ja, ich denke, dass die hier ein bisschen gucken, dass hier keinem was passiert. Meine Holde sieht mich nicht. Geht in eine andere Richtung. Ja, so ist es leider. Naja. Wo willst du hin? Ja, dann mach. Hä? Diese Richtung 2 Kilometer. Für mich ist die Frage, ob man da vorne komplett am Strand lang gehen darf. Aber ich denke ja, ne? Weil ich will darüber auf die andere Seite, aber da muss man da hinten einen Bogen gehen. Ja, es gibt hier einen Weg, den man gehen könnte. Das wäre natürlich das Kürzeste. Aber da müsste man hier auf halbe Strecke zurück und dann geht da so ein Fußweg durch die Dünen. So wie es aussieht, ein Pfad. Und der geht nach da hinten. Das wäre vielleicht das Dezenteste. Lass mal da zurückgehen. Da hinten ist auch noch ein Earth Cache. Was ich jetzt nicht weiß, ist, wo diese Webcam ist. Wie weit die jetzt von hier weg ist. Oder dieser Punkt. Müssen wir mal gucken. Ja, aber schön. Also noch von der Treppe abgesehen, die meine Mutter schon nicht hochgegangen wäre, aber da oben auf dem Klo gesessen hätte die auch nicht. Warum? Vibriert? Nee, aber die Latten sind nicht ganz aneinander. Du kannst runtergucken. Ah. Das heißt, du kannst auf dem Klo runter auf den Strand gucken? Du hast so eine Breite zwischen den Latten. Ah, ein Zentimeter. Nicht ganz, aber du kannst auf die Seite gehen? Ja. Schön runter gucken, also siehst du unten das Gras und du siehst, dass es hoch ist. Und na, aber da fällst du doch weich. Also ich hatte auch so kurzzeitig das Gefühl wie beim Klettern. Guck jetzt nicht noch weiter runter, sonst erstarrst du gleich. Ah. Und dann habe ich gedacht, das wird heute nicht passen, weil dieses Klo auch nur auf diesen Brettern drauf ist. Also klar sind das dickere Latten und da halten, aber so Kopfkino-mäßig bist du schon irgendwie gefühlt in der Luft am Schweben. Ah, ist doch schön. Das ist ja dann wie im Flugzeug. Ja, genau. Da sehe ich es nur nicht. Ja, wenn man das noch so hätte wie früher in der Eisenbahn, also ich kann mich ja. Ich kann mich ja an meine Kindheit erinnern. Da sind wir dann irgendwann mal mit so einem Nachtzug mit Schlafabteil Richtung Bayern gefahren, da war ich 10. Und früher in solchen Zügen, beziehungsweise in den Waggons, waren die Toiletten ja noch ganz einfach. Du hast dann gemacht und das lag dann auf einer Klappe. Wenn es klein war, ronn es direkt hinaus. Und wenn es halt das große Geschäft war, hast du unten im Boden auf so einen Hebel getreten und dann öffnete sich die Klappe nach unten und naja, alles, was an Fäkalien halt auf dieser Klappe war, verteilte sich auf Schienen und Schwellen und Schotterbett. Gleisbett, ja. So war es damals. Ich glaube, heute ist das auch nicht mehr so. Deswegen war es vielleicht auch nicht immer so toll, auf den Gleisen zu spielen, weil du wusstest ja nie, wo du im Gleisbereich oder auch, je nachdem, wie schnell das Ding war, neben den Gleisen reingepackt hast. Wie auch immer. Das ist heute, glaube ich, ein wenig anders. Die gucken ja auch alle, als wären wir nicht ganz frisch. Ne? Alle gehen zum Strand, wir kommen vom Strand. Der hatte ja zu. Und die Drecksbratzen, aber egal, habe ich schon erzählt. Zu warm für Kappe. Ich denke, das könnte der Weg sein, den wir jetzt gehen wollen. Ich schaue noch mal eben. Ah, der ist es. Dann nehmen wir den. Ein Weg quer durch die Dünen. Sehr idyllisch. Aber Hundekacke ist überall, ne? Auch da vorne bin ich gerade drüber. Da auch. Geh gerade auf so einem etwas holprigen, löchrigen, sandigen, spärlich bewachsenen Weg durch. Sind ja noch nicht mal richtige Dünen. Es ist hier komplett flach. Und der Weg schlängelt sich hier durch. Wir sind von einer anderen Sandbank, ich mutmaße Sandbank, getrennt durch einen Wasserstreifen. Kann ich nur hoffen, dass der andere Akku, der tief entladen war, dass der es irgendwie geschafft hat, weil der hier ist nämlich bald alle. Den werde ich zu Hause laden müssen, denn morgen möchten wir nach Römm und auf Römm gibt es eine ganze Menge schöne Bunker und da würde ich gern doch auch das eine oder andere Foto machen wollen, denke ich. Zu Hause habe ich mich ja auch noch ein bisschen dumm angestellt in Sachen Römm. Da gibt es ein Mystery, Und das Final soll in einem alten Bunker liegen. Heißt auch, glaube ich, vergessener Bunker oder wie auch immer. Und dazu muss man zwei Orte finden, luftbildtechnisch. Ihr kennt das ja sicher, oder die Geocacher, die kennen es. Für die anderen, es gibt einen Bildausschnitt und dann kann man im Netz diesen Bildausschnitt suchen. Und wenn man ungefähr dieselbe Zoomstufe hat und den Bildausschnitt richtig gewählt, dass es eine Übereinstimmung gibt, dann bekommt man in einem Fall für das eine Bild die Nordkoordinate und für das andere Bild die Ostkoordinate. Wenn man anfängt, ist man komplett rausgezoomt, sieht also quasi ganz Europa. Und ich denke mir, drei Flugzeuge, die irgendwo auf dem Grün stehen, meine Fresse. Was suchst du denn da überhaupt? Und wo sollst du die suchen? Da suchst du dir einen Wolf. Hätte ich das Listing richtig gelesen, wäre es eigentlich klar gewesen. Habe ich aber nicht. Oberflächlich wie man ist, dachte ich, naja, die Sucherei kannst du dir schenken. Geh lieber auf irgendeine Seite, wo die Bunker auf Röhm beschrieben sind und guck mal, was du da findest. Und weil es ein Bunker in irgendeiner Sanddüne sein soll, gab es da nicht allzu viel Auswahl. Und tatsächlich fand ich auch einen, der dem recht ähnlich sah. Und dann dachte ich, dann gehst du einfach dahin und suchst dort die Dose. Koordinaten eingetippt, alles schick. Hier im Ferienhaus, gestern hat es geregnet, dachte ich, naja, guck halt nochmal, lest dir das Listing nochmal durch. Und dann steht dann, suche diese beiden Orte auf Röhm. Also müssen sich die beiden Bilder auf Röhm befinden. Und da dachte ich, na toll, das sollte ja zu machen sein. Und dann habe ich mal gegoogelt, ob es auf Röhm Flugplatz gibt. Gibt es nicht. Aber es gibt ein Sperrgebiet. Das hatte ich vorher schon auf den Fotos gesehen. Aber in der Beschreibung stand, dass man in diesem Sperrgebiet Flugzeugattrappen, Panzerattrappen und andere Sachen aufgestellt hat, die man dann per Laser beschießt. Also Zieleinrichtungen oder Zielübungen. Ja, und dann dachte ich, dann wird sich das, was ich jetzt suche, wohl oben im Norden in diesem Sperrgebiet befinden. Und siehe da, da fand ich die Bilder auch. Allerdings ein Bild stimmte farblich und von den Konturen recht gut mit dem gesuchten Bild überein. Das andere Bild allerdings nicht, denn die drei Flugzeuge, die man da sucht, also auf dem aktuellen Luftbild, findet man von den drei Flugzeugen noch eher Fragmente. Was bedeutet, wenn man es nicht weiß, dann könnte man es sogar recht schnell übersehen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Auf jeden Fall habe ich so die beiden Koordinaten gefunden. Und siehe da, ich hatte mit meiner Vermutung recht. Denn der Bunker bzw. das Final soll wohl da liegen, wo ich vorher schon durch Mutmaßungen drauf gekommen bin. Ja. Und morgen soll das Wetter schön sein und da gucken wir uns das Ganze mal an, ob es denn auch wirklich da ist. Muss an der Gegend liegen. St. Peter-Ording nicht so ein Ort, wo die besser betuchten. Nicht? Weiß ich nicht. Also nicht so wie Westerland oder so. So Ungrüßer. Ich sage mal, wenn Leute unfreundlich sind und nicht grüßen können, dann. Hat doch nicht gegrüßt. Ja, mich aber nicht. Aha. So. Ich habe so geguckt wie immer. Aber ich habe Moin gesagt. Gleiches mit Gleichem, also ich bitte dich. Wir sind hier im Norden. Jetzt werden sie wieder alle auf mir rumhauen, aber die gucken im Norden doch alle so, wie ich normalerweise gucke. Ich wohne nur in der falschen Gegend. Das ist das Problem. Lächeln ist dein Ding. Ich hatte kein Fischbrötchen. Geht auch ohne. Ist ja das da vorne, was darüber geht, das habe ich nicht gefunden auf deinem Handy. Da hätte ich eigentlich parken wollen. Weil das müsste, glaube ich, diese Seebrücke sein. Ich habe aber keine Ahnung. Was ist da? Ach, ist das so? Ja, ich weiß. Also, ich route hier dahin. Ich hatte kein Fischbrötchen und die Holde kein Frühstück. Mit diesen Bombenknurrmägen endet diese Konserve mitten in einem Sandweg zwischen zwei Stränden von St. Peter-Ording. Ein Seebrückenhänger quasi. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 114 vom 10.11.2022. Ich danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen.